gewöhnlich, sonntags morgens an der Tür. Auf ein Könnchen kam er gern vorbei und setzte sich zu mir. Schelmisch grinsend sagte er, komm, hol noch einen ran. Die Zeit verstrich im Fluge und er fing zu erzählen an. Er schwelgte in Erinnerung an eine große Zeit, als sein geliebtes Vaterland vom Joch von Versailles wurde befreit. Als er so erzählte und das damals mit heute verglich, wurde ihm das Herz zu schwer und Tränen zeichneten sein Gesicht. Und er sagte, soll das alles umsonst gewesen sein? War es das wert, die Mühe, die Pein? Für Deutschland alles gegeben und erlitten manchen Schmerz. Doch sehe ich mich heute um, blutet mir das Herz. Zusammenhalt und Einigkeit im Land. Heute ist sich jeder selbst der Nächste, die Gesellschaft marode und krank. Warum soll das damals alles schlecht gewesen sein? Warum redet man das Große heute klein? Vaterland war heilig, während man es heut mit Füßen tritt. So nähert man sich dem Abgrund, Schritt um Schritt. Auch Ehre und Treue einst groß geschrieben, heut fehlt davon jede Spur. Der heutige Zeitgeist betrügt uns um unser Erbe und unsere Kultur. Und er sagte, soll das alles umsonst gewesen sein? War es das wert, die Mühe, die Pein? Für Deutschland alles gegeben und erlitten manchen Schmerz. Doch sehe ich mich heute um, blutet mir das Herz. Die erlebt den Krieg von Not und Verzweiflung, doch auch von manchen Sieg. Von großen Heldentaten war der Feind auch zahlreich überlegen. Alle Bärungen zum Trotz kämpfte sie tapfer und verwegen.